Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum wir die Folge Poly und Psyche genannt haben. Vor allem Poly und Psyche 1, also es gibt keine zweite, das ist die einzige geblieben. Ich meine, dass ich das zum Anlass nehmen wollte, ein bisschen häufiger über meine Psyche zu sprechen, aber das habe ich dann letztendlich ja nicht gemacht und ich bin mal gespannt, wie viel ich in der Folge jetzt überhaupt kommentieren werde, denn ich schätze mal, das meiste steht für sich. Die Folge an sich ist auch nur 15 Minuten lang, also hören wir mal rein. Mit Marcel hat sie eine schönere Zeit als mit mir und deswegen fühle ich mich natürlich noch weiterhin relativ schlecht. Das ist natürlich ein ziemlicher Teufelskreis, wenn Jeannie auch so ehrlich ist und mir rückmeldet, dass sie mit Marcel eine schönere Zeit hat als mit mir, weil es mit mir die ganze Zeit Stress gibt und ich mich dann quasi noch weiter fertig mache und mir jede Chance verbaue, diese Zeit irgendwie mit Jeannie glücklich zu verbringen. Also da waren wir schon in einem Kreislauf, da sind wir nicht mehr rausgekommen. Da wären wir auf keinen Fall wieder rausgekommen. Ich habe gemerkt, wie sehr mich das belastet, weil ich mir langweilig war und ich traurig und depressiv war und dann gleichzeitig diese Vergleiche kamen und ich eigentlich ständig diesen Anspruch an mich selbst hatte, den ich überhaupt nicht erfüllen konnte. Ich spreche eigentlich immer nur aus der Ich-Perspektive, was an sich ja nichts Schlechtes ist, aber das führt dazu, dass es sich so anhört, als nehme ich Jeannie komplett in Schutz. Also ich bin sehr, sehr ich-bezogen und sag eigentlich nur so was, dass ich diese Vergleiche nicht anstellen wollte oder sollte und dass es mir dann besser gehen würde. Man könnte aber ja auch argumentieren und diese Sichtweise wäre vermutlich nicht mehr oder weniger richtiger als die ich jetzt geäußert habe, dass es mir so schlecht ging, weil Jeannie und Marcel nicht darauf geachtet haben, dass es mir gut geht. Also das tue ich halt nicht und ich schätze mal, meine Therapeutin hätte gesagt, dass das gesunde Maß irgendwo in der Mitte liegt, weil man kann sich nicht ausschließlich selber verantwortlich machen, zumindest in dieser Situation kann man sich nicht ausschließlich selber verantwortlich machen, aber man kann natürlich auch nicht ausschließlich die anderen verantwortlich machen. Und ich mache mich in der Folge aber bis jetzt ausschließlich selber verantwortlich. Wahrscheinlich habe ich auch im Podcast manche Dinge gesagt, die zwar in meinem Kopf total stimmig sind, aber die von meinem Gefühl her irgendwie gar nicht gepasst haben. Und jetzt gerade irgendwie durch diesen Urlaub und durch diese nicht vorhandene Struktur und diese Ansprüche an mich und diese Verlustängste und die Vergleiche und die Eifersucht, ist alles irgendwie gerade hochgekommen. Ja, das ist eigentlich das, was ich letzte Folge auch schon erwähnt hatte, dass ich mir da immer mehr was vorgemacht habe, vor allem in den ganzen Kommunikationsfolgen, aber auch stellenweise vorher schon. Aber da habe ich ja viele Kommentare schon zu abgegeben. Es hat auch dazu geführt, dass ich echt gedacht habe, okay, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Ich bin andauernd angespannt, was mache ich mit dieser Beziehung? Ich habe ständig irgendwie Alkohol getrunken. Da ist natürlich nicht klar, was von was kommt. Also natürlich ist alles irgendwie gleichzeitig aufgetreten. Einerseits viel Alkohol getrunken, dann auch diese Eifersucht und die Beziehung zwischen Jeannie und Marcel, die mich sehr belastet hat. Dann hat diese Angst natürlich ausgelöst, diese Angst, Jeannie zu verlieren, die sich ja dann im Endeffekt bewahrheitet hat. Natürlich auch so ein Zweifel an meinem Weg, den ich da vor drei Jahren eingeschlagen habe, nämlich mich von meiner damaligen Beziehung zu trennen, auszuziehen, mit Jeannie eine WG zu gründen, Polyamor zu leben. Mein ganzes Lebensmodell stand ja quasi zur Debatte und ich glaube, das hat da auch sehr viel mit reingespielt. Also es war ein Potpourri aus unterschiedlichsten Faktoren, die alle diese psychische stark depressive Verstimmung verursacht haben. Ich bin die letzten 3 Tage bin ich alleine in Malmö gewesen. Das war wieder sowas wie eine Walking Ghost Phase, habe ich das Gefühl. Also ich habe mich selbst dazu entschieden, mal Abstand zu nehmen und Jeannie und Marcel sind in den Nationalpark gefahren. Und ich war in Malmö und sie haben mich danach wieder aufgesammelt. Und das war echt schön. Aber ich habe auch gemerkt, dass das was fehlt bei mir. Also dass ich gerade nicht ich selbst bin eigentlich. Dass ich dass ich jetzt gerade ganz viel Abstand von Dingen habe, die ich aber nicht wegdiskutieren kann. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders, denn der Grund, warum mir es in Malmö, als ich alleine war, ziemlich gut ging, also jetzt nicht super blendend, aber auf jeden Fall wesentlich besser als vorher, ist ja auch, dass Genie und Marcel nicht dabei waren. Und das hätte mir eigentlich schon vorher ein bisschen klar sein müssen, dass wenn so ein Faktor einfach rausfällt, dann, und das geht mir wieder besser, dann könnte es sein, dass diese Depressionen auch was mit diesem Faktor zu tun haben, nämlich mit diesen beiden Menschen, mit denen ich mich da umgebe, oder die Beziehungsdynamik, die zwischen uns herrscht. Also da hätte ich auch schon die Notbremse ziehen können und sagen können, so, ey, geht nicht, ich ziehe aus, ich kann das nicht mehr. Aber ich habe es nicht realisiert. Und dass ich nicht Genie zum Beispiel dafür verantwortlich machen kann, dass wie es mir geht oder die Beziehung zwischen Genie und Marcel oder... Ja doch, natürlich. Also das ist wieder so ein klassischer Fall, wo meine Therapeutin sagen würde, warum denn nicht? Also ich kann ja durchaus auch äußere Faktoren dafür verantwortlich machen, wenn es mir nicht gut geht. Zu sagen, deswegen geht es mir nicht gut und deswegen kann ich da nichts führen, jetzt setze ich mich auf meinen Arsch, ist natürlich auch der falsche Approach. Aber ich kann ja natürlich auch äußere Faktoren ändern. Und da hätte ich mir selbst den Mut gewünscht, das zu tun. Denn dann wäre es mir sehr viel schneller, sehr viel besser gegangen. Ich hatte auch ein Buch dabei, das ich empfehlen kann übrigens, auch wenn es mir stellenweise total gut und stellenweise total überhaupt nicht gut getan hat. The Monster Under the Bed, Sex and Depression. Das Buch hat mir stellenweise wirklich nicht gut getan. Und zwar so, dass ich es heute immer noch nicht zu Ende gelesen habe. Das Lesezeichen steckt noch genau da, wo es war, als ich aus Schweden zurückgekommen bin. Oder vielleicht habe ich danach noch ein paar Seiten gelesen, ich weiß nicht. Aber ich habe es nie zu Ende gelesen. Und ich habe mich da auch bis jetzt nicht rangetraut. Aber vielleicht mache ich das nach dem Ende dieses Podcasts, denn das ist ja auch eine Art Verarbeitung für mich. Und in dem Buch standen ja auch sinnvolle Dinge, aber ich glaube, es ist schwierig, ein Buch über Depressionen zu lesen, wenn man gerade selbst in einer fetten Depression steckt. Und ich habe natürlich auch irgendwie, was man dann halt immer so macht, ne? Tinder runtergeladen und OkCupid und alles und links und rechts geswiped, aber das hat mich auch nicht glücklich gemacht, überhaupt nicht. Ich habe die Apps auch dann nicht mehr installiert, oder ich glaube, einmal hatte ich sie noch installiert und aber jetzt schon seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr. Und ich bin glücklicher damit, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass diese Apps wie Tinder, OkCupid etc. jemanden langfristig glücklich machen können. Ich glaube, sie machen immer unglücklich. Aber dafür mache ich in meinem nächsten Projekt mal eine Extra-Folge. Ja, und ein Ausdruck, der mir sehr viel ausgelöst hat, aber wo ich total glücklich bin, dass du ihn gesagt hast, war, dass ich den nicht als emotionale Müllhalde benutzen soll. Weil das stimmt. Nein, es stimmt nicht. Und ich glaube, das finde ich gerade das Schlimmste, dass ich das gesagt habe. So, ich soll die nicht als emotionale Müllhalde benutzen und das stimmt. Nein, das hat mehrere Punkte, warum das nicht stimmt. Erstens mal ist es so, dass ich das nicht getan habe, also zumindest nicht ausschließlich. Ich habe natürlich auch manchmal einfach Zeug bei Genie abgeladen und habe gehofft, dass mir danach besser ging. Aber das war nie so, dass ich wirklich danach dann nicht mehr drüber sprechen wollte, sondern ich habe mich hier anvertraut. Das heißt, das war schon mal nicht irgendwie... Trauma-Dumping heißt das, glaube ich, wenn man was bei jemandem ablehnt und danach sich nie wieder blicken lässt, einfach weil man sich danach besser fühlt und die andere Person sich darum kümmern muss. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe schon dauerhaft über Themen gesprochen und auch immer und wieder. Das Zweite ist, dass wenn ich diese Dinge angesprochen habe, dass ich nicht immer, aber meistens ja auch schon vorher viel drüber nachgedacht habe und es meistens sogar in der Therapie auch angesprochen habe und darüber diskutiert habe und dann wieder Gedanken darüber gemacht habe, was aufgeschrieben, wieder diskutiert. Also es war schon vorbereitet, es war nicht einfach irgendwelcher Quatsch, der mir im Kopf rumgeht, und habe darüber mit Genie gesprochen und trotzdem ist es öfter eskaliert in Streit und Genie hat gesagt, ich möchte das nicht mehr hören. Also auch Dinge, die unsere Beziehung betreffen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, eine Partnerschaft, eine enge und vertraute und liebevolle Partnerschaft sollte genau der Ort sein, an dem man auch mal Scheiße abladen kann und an dem man sich auch mal ausheulen kann. Und wenn der Partner oder die Partnerin das nicht dauerhaft aushält, natürlich sagt man da was, da diskutiert man drüber, aber ein Vorwurf wie, ich bin nicht deine emotionale Müllhalde, ist das Letzte, was ich in einer Beziehung hören will. Und wenn der Partner dann sagt, ja, du hast recht, dann läuft was gewaltig schief. Also du kannst mir da eine Unterstützung sein, auf jeden Fall. Und das, darüber bin ich sehr glücklich, dass du das bist. Aber ich muss diesen Kampf von mir aus führen. Ich kann den nicht anderen Leuten überlassen. Das geht nicht. Ja, vor allem, das ist ja irgendwie nicht der Hauptpunkt, ne? Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön unverschämt. Also ich öffne mich da voll und Jeannie sagt, ja, aber es ist nicht der Hauptpunkt. Und ich dachte so, was zur Hölle ist denn da los, ey? Der Hauptpunkt ist ja auch zudem noch, dass ich total gerne für dich da bin, aber nicht diese Doppelrolle einnehmen kann von in Anführungsstrichen Therapeutin und Geliebter. Auch wenn sich das jetzt wahrscheinlich sehr krass anhört, war sie nicht nur in einer Doppelrolle, sondern in einer Dreifachrolle. Sie war nicht nur Geliebte und Therapeutin von mir, sondern auch Täterin. Also das hört sich jetzt, wie gesagt, das hört sich krass an. Aber einer der Hauptgründe, warum es mir so schlecht ging, war ja der Umgang zwischen uns. Und das lag ja nicht nur an mir, das lag ja auch an Jeannie. Also ich unterstelle ihr hier gar keine Absicht, sondern nur ohne Marcel, ohne die Beziehung zwischen ihr und Marcel, wäre es nie so weit gekommen. Allerdings auch mit Grenzen, die ich vorher gesetzt hätte und wo ich mich schon lange vorher getrennt hätte, wäre es auch nie so weit gekommen. Und da aber beides nicht vorhanden war, habe ich mich ständig selbst fertig gemacht durch diese Konstellation, aus der ich nicht rausgekommen bin, wo ich quasi Jeannie und Marcel dafür verantwortlich gemacht habe, dass es mir so schlecht geht. Und dann bin ich mit den Problemen, die mir das aufgeladen hat, bin ich wieder zu Jeannie gerannt. Und wollte auch noch, dass sie mich liebt. Deswegen diese Dreifachrolle, das konnte nicht funktionieren. Und was natürlich, also was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist ja, dass wir ja auch eine Beziehung hatten ohne Erwartungshaltung vorher. Ja. Wo es leicht war. Ja, genau. Na, ja, und das ist eigentlich so ein Teufelskreis, ist von, okay, cool, jetzt ist es gerade wieder schön, jetzt muss es beim nächsten Mal auch schön werden. Und dann hat man wieder eine Erwartungshaltung, dann ist es wieder, aber dadurch sind beide wieder unter Druck und man ist wieder eigentlich beim selben Punkt. Ne? Ja. Und genau, ich glaube, da bräuchten wir einfach mal einen Reset-Knopf von Erwartungshaltung. Mhm. Ja. Da kann ich Jeannie nur zustimmen. Also das stimmt tatsächlich, was sie sagt. In diesem Strudel waren wir da. Also wenn es einmal schön war, dann habe ich mich dann irgendwann nicht mehr getraut, schlechte Dinge anzusprechen, aber war dann trotzdem schlecht drauf und das hat sie gemerkt und dann wurde es wieder unentspannt. Also im Endeffekt haben diese Erwartungshaltungen, die von der Beziehung kamen, die wir vorher hatten, bevor es Marcel gab, war ja alles tutti frutti. Von dieser schönen Beziehung rührten ja die Erwartungshaltungen her und es ist immer schwierig, von einer Beziehung, die eigentlich sehr erfüllt ist, die Erwartungshaltungen quasi wegzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt auch glücklich mit einer Beziehung, die nicht erfüllt ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ich irgendwann nicht mehr glaubte, dass das Bild, was ich von dir in meinem Kopf habe, mir irgendwas Gutes will und dir damit total Unrecht getan habe. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass das, was mir Jeannie einige Monate oder einige Wochen waren es, glaube ich nur, später gesagt hat, nämlich, dass sie mich nicht mehr liebt, dass das in diesem Urlaub schon der Fall war und deswegen ich dieses Gefühl hatte, dass sie mir nicht, zumindest nicht ausschließlich Gutes will oder zumindest nicht so viel Gutes wie Marcel oder lieber mit Marcel Zeit verbringt als mit mir. Also all diese Dinge, die sie sich erst dann eingestanden hat, als es wirklich soweit war und sie sich getrennt hat, könnten ja zu dem Zeitpunkt auch schon so gewesen sein und ich hab's und ich hätte es dann gemerkt. Aber ich weiß es wirklich nicht. Das vielleicht zum Abschluss, dass ich erkenne, dass du auch darunter leidest, unter der Situation, wie sie gerade ist. Dass du auch ja eine schöne Zeit mit mir verbringen willst, aber merkst, dass es nicht unbedingt geht, so wie ich gerade drauf bin mit meinen ganzen psychischen Sachen und vor allem nicht mit den Erwartungshaltungen, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Das ist, glaube ich, die einzig komplett richtige Schlussfolgerung aus der ganzen Situation, die wirklich sicher ist, nämlich, dass es uns damit allen nicht gut ging. Also weder Marcel noch mir noch Jeannie. Und das war es auch wieder mit dieser Folge schon. Also ich habe jetzt doch ein bisschen mehr kommentiert, als ich geplant hatte, aber mich hat die Folge auch bewegt, also da geht es ja immerhin um mich selbst, also hört sie gerne nochmal an. Ich verlinke sie euch hier drunter, die Originalfolge, und ich habe auch in die Shownotes damals geschrieben, dass ich erstmal keine Beziehungsberatung mehr anbiete, und das blieb dann auch so. Also die Beziehungsberatung war hiermit quasi auch einmal ad acta gelegt. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche kommt, aber wir werden es herausfinden. Stay tuned und bis dahin.